Ein deutsches Märchen. Der Kaufmann von Venedig. In der schönen Stadt Venedig, da einst ein wohlhabender Kaufmann namens Antonio. Hey Antonio. Bassanio, lange nicht gesehen. Wie laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit? Herr Shylock, meine Schulden werden morgen zurückgezahlt. Versprochen. Ein Geschäft ist ein Geschäft und ein Versprechen. Du hast versprochen, das Geld bis heute zu bezahlen. Und wenn du nicht bezahlen kannst, hast du mir dein Wort gegeben, mir deinen Laden zu überlassen. Du hast nicht bezahlt, also gehört dein Laden mir. Meine Schulden sind nur 50 Dukaten. Mein Laden ist viel mehr wert als das. Daran hättest du denken sollen, bevor du mir deinen Laden verpfändet hast. Jetzt geh aus dem Weg. Shylock, warte. Hier, die 50 Dukaten, die Marsanio dir schuldet. Nein, warum sollte ich dein Geld nehmen? Marsanio sollte bis heute bezahlen. Heute ist noch nicht vorbei, Shylock. Es sind noch Stunden bis zum Sonnenuntergang. Hier ist also das Geld. Lass deinen Laden in Ruhe. Oder ich werde mich beim Gericht über dich beschweren. Antonio. Vielen Dank, Antonio. Ich werde es dir morgen zurückzahlen. Ich verspreche es. Da bin ich sicher, Marsanio. Antonio, du bist jemand. Der böse Shylock muss dich hassen, oder? Vergiss ihn einfach. Sag mir, wie laufen deine Hochzeitsvorbereitungen? In Ordnung. Ja, sie laufen gut. Ich danke dir. Gibt es ein Problem, Bassanio? Nein, nein, alles in Ordnung. Du und ich sind Freunde. Sag mir, was ist los? Ich hatte diese Woche etwas Geld erwartet, aber es wird erst in den nächsten 5 Monaten kommen. Und ich habe bereits Einkäufe getätigt, für die ich bezahlen muss. Wie viel? 3000 Dukaten. Das ist eine Menge Geld. Ich weiß, ich hatte den Ring für Portia gekauft und wir wollten ein Fest für 500 Arme feiern und ihnen Geschenke für unsere Hochzeit machen. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Das ist so edel, Bassanio. Ich hätte dir gerne das Geld geliehen. Aber selbst ich habe im Moment keine 3000 Dukaten. Aber meine Schiffe werden in 3 Monaten zurückkommen und ich werde dann Tausende von Dukaten haben. Bis dahin ist es zu spät und die Hochzeit ist schon nächste Woche. Ich habe vielleicht eine Idee. Komm mit mir. Oh, dieser Antonio. Hätte er sich nicht eingemischt, hätte ich die Werkstatt für 500 Dukaten für 50 Dukaten bekommen. Mischt sich immer in meine Angelegenheiten ein. Eines Tages wirst du bezahlen, Antonio. Nein, Antonio, das werde ich nicht zulassen, dass du Geld von Shylock annimmst. Du weißt, was für ein Betrüger er ist. Es ist nur eine Frage von 3 Monaten, Bassanio. Sobald alle meine Schiffe zurück sind, werde ich 3000 Dukaten problemlos zurückzahlen können. Shylock? Antonio? Ich brauche etwas Geld. Du? Du, der spendet, um meine Geschäfte zu ruinieren? Du brauchst Geld? Du bist unfair, Shylock. Und das weißt du. Ich brauche 3000 Dukaten. 3000 Dukaten? Das ist meine Chance, Antonio zu ruinieren und sich an ihm zu rächen für all die Male, die er mich beleidigt und meine Pläne verdorben hat. Gut, ich gebe dir das Geld ohne Zinsen. Aber wenn du nicht innerhalb von 3 Monaten den gesamten Betrag zurückzahlen kannst, wird alles, was dir gehört, zu meinem Eigentum. Abgemacht! Das ist regelrechter Betrug, Shylock. Antonio, lass uns gehen. Keine Sorge, Bassanio. Meine Schiffe sind in 3 Monaten zurück. Sie sind bereits von Afrika aus gestartet. Wir haben nichts zu befürchten. Du brauchst das Geld jetzt, Freundchen. Gut, ich stimme zu. Bassanio machte sich Sorgen um Antonio. Er wusste, dass man Shylock nicht trauen konnte. Aber Antonio war zuversichtlich. Shylock gab ihm die 3000 Dukaten und Bassanio konnte nun seine Pläne für seine Hochzeit verwirklichen. Bassanio heiratete eine schöne, weise und intelligente junge Frau namens Portia. Er gab Portia den schönen Ring, den sie haben sollte. Und zusammen teilten Portia und Bassanio ihren Reichtum mit den Armen. Sie veranstalteten ein Fest für sie und gaben ihnen Geschenke der Nächstenliebe. Danke, Antonio. Nichts davon wäre ohne dich möglich gewesen. Komm schon, Bassanio. Wie könnte ich nicht bei einer so edlen Hochzeitsfeier helfen? Nein, wirklich, Portia. Antonio riskiert alles, was er hat, nur um uns vom bösen Shylock 3000 Dukaten für die Hochzeit zu besorgen. Was? Und du hast es zugelassen, Bassanio? Keine Sorge, ihr beide. Wenn meine Schiffe vom Meer zurückkehren, werde ich viel Geld haben. Monate vergingen. Bassanio und Portia waren sehr glücklich zusammen. Und Antonio war wie eine Familie für sie. Bald war es Zeit für Antonio, Shylocks Geld zurückzugeben. Meister, es gibt eine Nachricht vom Gericht für dich. Was in aller Welt? Was ist das? Nun, Shylock hat mich gebeten, morgen vor Gericht zu erscheinen, wo mir vorgeworfen wird, dass ich sein Geld nicht zurückgegeben habe. Ist es denn schon Zeit? Ich bin sicher, dass wir noch mindestens 10 weitere Tage bis zur Rückgabe des Geldes haben. Vergib mir, Meister, aber darf ich etwas sagen? Natürlich, Rebus. Was ist denn? Herr Lord Shylock ist bekannt dafür, dass er oft Daten in seinen Verträgen ändert. Er hat vielleicht das Datum von 18 auf 8 geändert. Was? Wartet, Sie können ihn nicht so verhaften. Er muss morgen vor Gericht erscheinen und Lord Shylock Sanders will, dass er verhaftet wird, damit er nicht wegläuft. Antonio! Oh! Was ist passiert? Es gab einen Sturm im Meer? Antonios Schiffe! Ja, die Schiffe. Aber Shylock wird nicht einen Tag länger warten. Und mit dieser Nachricht sieht es schlecht aus. Nein, ich werde nicht zulassen, dass Antonio zu Schaden kommt. Geht zu ihm, Bassanio, und erzählt ihm nichts von dem Sturm. Sagt nichts. Es ist an der Zeit, dass Shylock eine Lektion erteilt wird. Ich werde als Anwalt von Antonio vor Gericht kommen. Du? Wie denn? Sei einfach bei deinem Freund und sag ihm nichts. Keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass ihm etwas Schlimmes passiert. In Ordnung. Ich vertraue dir. Am nächsten Tag wurde Antonio vor dem Magistrat vor Gericht gebracht. Meine Herren, was habt ihr denn hier? Lord Shylock Sanders gegen Antonio Basilus. Das Verfahren ist eröffnet. Nun, der Fall ist ganz einfach, euer Ehren. Antonio schuldet mir 3000 Dukaten. Als ich ihm das Geld lieh, versprach er mir, dass, wenn er das Geld bis heute nicht zurückgibt, alles, was ihm gehört, mir gehören wird. Er hat den Tag des Vertragsabschlusses gefälscht, Sir. Ruhe, Herr Sanders, würden Sie mir bitte den Vertrag zeigen? Hier ist er, euer Ehren. Aber sicher, Herr Sanders, ist das Eigentum von Herrn Antonio viel mehr wert als 3000 Dukaten. Warum nehmen Sie sich nicht einfach das, was den Betrag deckt? Tut mir leid, Sir. Antonio hat den Vertrag selbst unterzeichnet. Ein Wort ist ein Wort. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Herr Antonio, wie konnten Sie so einen absurden Vertrag nur unterschreiben? Herr Sanders, überdenken Sie es erneut. Das ist unmenschlich. Das ist, euer Ehren, völlig legal. Und alles, worum ich bitte, ist, dass Antonio einen legal unterschriebenen Vertrag respektiert und sein Wort hält. Herr Shylock Sanders hat recht, euer Ehren. Herr Antonio muss den Vertrag einhalten, den er selbst unterschrieben hat. Herr Sanders, gemäß Vertrag wird, wenn Herr Antonio heute nicht den erforderlichen Betrag bezahlt, alles, was ihm gehört, zu ihrem Eigentum. Stimmt's? Das ist richtig. Und Sie wollen jetzt bei Ihrer Meinung bleiben? Ganz genau. Ein Wort ist ein Wort und ein Vertrag ist ein Vertrag. Sehr gut. Euer Ehren, damit werden alle Verluste von Herrn Antonio auf See Herrn Thunders gehören und von ihm getragen werden. Verluste auf See? Ja, sehen Sie selbst. Das kam gestern Abend an. Es gab einen großen Sturm an der Mittelmeerküste, wo seine Schiffe ankommen sollten. Sie werden die Verluste zu tragen haben, die in der Größenordnung von 20.000 Dukaten liegen könnten. Auf keinen Fall! Niemals! Wenn Sie sagen, dass Sie alles, was Herrn Antonio gehört, in aller Fairness besitzen sollen, bedeutet das auch alle Gewinne, Eigentum und die Verluste, die Herrn Antonio gehören. Das ist Betrug, Euer Ehren! Ein Wort ist ein Wort. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Der Anwalt hat recht. Sie werden alle Verluste von Herrn Antonio tragen müssen. Ich verzichte auf die 3000 Dukaten. Ich will mein Geld nicht zurück oder den Vertrag. Genug, Mr. Thunders. Ihr Verhalten beweist, dass Sie absichtlich einen Vertrag aufgesetzt haben, von dem Sie wussten, dass er unfair ist. Dies setzt ein ernsthaftes Fragezeichen für Ihre Ehrlichkeit und Integrität. Daher verbietet dieses Gericht Ihnen, weitere Verträge abzuschließen, bis alle Ihre Geschäfte gründlich untersucht worden sind. Bringt ihn weg, Offiziere. Alle Schiffe auf See verloren? Es gab einen Sturm. Komm einfach mit mir nach Hause, Antonio. Du brauchst etwas Ruhe. Antonio war so traurig, vom Verlust seiner Schiffe zu hören. Bassanio brachte ihn nach Hause. Alle Schiffe sind verloren. Ja, ich habe Angst. Warum lachst du? Gib mir nur eine Minute. Bassanio, wer war der Anwalt, der vor Gericht kam, um mich zu verteidigen? Willst du ihn kennenlernen? Hier ist er sie. Porsche, das warst du. Ja, und entschuldige den Verlust. Was ist mit euch beiden los? Warum lacht ihr? Ich habe alle meine Schiffe verloren. Nein, du hast nichts verloren. Ein schrecklicher Sturm traf die Mittelmeerküste. Um 15 Uhr. Das ist nur die halbe Botschaft. Die andere Hälfte ist hier. Aber keine Sorge, Antonio, Sir. Wir verließen das Gebiet um 10 Uhr, lange bevor der Sturm kam. Alle deine Schiffe und Güter sind sicher. Deine Schiffe werden bis zum 20. diesen Monats in Venedig ankommen. Aber... Wir zeigten Shylock nur die Hälfte der Nachricht. Auch der Magistrat wollte Shylock eine Lektion erteilen. Und so sagte er nichts, als ich Shylock nur Seite 1 der Nachricht zeigte. Nie wieder wird Shylock es wagen zu sagen, dass ein Geschäft ist, ein Vertrag ist. Porsche, mein Freund Bassanio ist ein sehr glücklicher Mann, der eine weise, intelligente, mutige und rechtschaffende Frau wie dich geheiratet hat. Ich danke dir.